In manchen Augenblicken war Altes und Neues, war Schmerz und Lust, Furcht und Freude ganz wunderlich durcheinander gemischt. Bald war ich im Himmel, bald in der Hölle, meistens in beiden zugleich. Der alte Harry und der neue lebten bald im bitteren Streit, bald im Frieden miteinander. Der alte Harry schien manchmal ganz und gar tot zu sein, gestorben und begraben. Und plötzlich stand er dann wieder da, befahl und tyrannisierte und wusste alles besser. Und der neue kleine junge Harry schämte sich, schwieg und ließ sich an die Wand drücken. Zu anderen Stunden nahm der junge Harry den Alten an die Kehle und drückte wacker zu. Es gab viel Gestöhne, viel Todeskampf, viel Gedanken an das Rasiermesser. Oft aber schlug Leid und Glück in einer Welle über mir zusammen. Ein solcher Augenblick war der, in dem ich wenige Tage nach meinem ersten öffentlichen Tanzversuch am Abend mein Schlafzimmer betrat und zu meinem namenlosen Erstaunen, Befremden, Schreck und Entzücken die schöne Maria in meinem Bett liegen fand. Von allen Überraschungen, denen Hermine mich bisher ausgesetzt hatte, war dies die heftigste. Denn daran zweifelte ich keinen Augenblick, dass sie es war, die mir diesen Paradiesvogel zugesandt habe. Ich war an jenem Abend ausnahmsweise nicht mit Hermine zusammen gewesen, sondern hatte im Münster eine gute Aufführung alter Kirchenmusik angehört. Es war ein schöner und wehmütiger Ausflug in mein ehemaliges Leben gewesen, in die Gefilde meiner Jugend, in die Gebiete des idealen Harry. Im hohen gotischen Raum der Kirche, deren schöne Netzgewölbe im Spiel der wenigen Lichter geisterhaft, lebendig hin und wieder schwangen, hatte ich Stücke von Buxtehude, Pachelbel, Bach, Haydn gehört, war die geliebten alten Wege wieder gegangen, hatte die herrliche Stimme einer Bachsängerin wieder gehört, mit der ich einst befreundet gewesen war und viele außerordentliche Aufführungen erlebt hatte. Die Stimmen der alten Musik, ihre unendliche Würde und Heiligkeit, hatten mir alle Erhebungen, Entzückungen und Begeisterungen der Jugend wachgerufen. Traurig und versunken saß ich im hohen Chor der Kirche, für eine Stunde zu Gast in dieser edlen, seligen Welt, die einst meine Heimat gewesen war. Bei einem Haydnschen Duett waren mir plötzlich die Tränen gekommen. Ich hatte den Schluss des Konzerts nicht abgewartet, hatte auf das Wiedersehen mit der Sängerin verzichtet. Oh, wie viele strahlende Abende hatte ich einst nach solchen Konzerten mit den Künstlern hingebracht, hatte mich aus dem Münster hinweggeschlichen und in den nächtlichen Gassen müde gelaufen, wo da und dort hinter den Fenstern der Restaurants Jazzkapellen die Melodien meines jetzigen Lebens spielten. Oh, was für ein trübes Irrsal war aus meinem Leben geworden. Lange hatte ich auf diesem Nachtgang auch über mein merkwürdiges Verhältnis zur Musik nachgedacht und hatte einmal wieder dies ebenso rührende wie fatale Verhältnis zur Musik als das Schicksal der ganzen deutschen Geistigkeit erkannt. Im deutschen Geist herrscht das Mutterrecht, die Naturgebundenheit in Form einer Hegemonie der Musik, wie sie nie ein anderes Volk gekannt hat. Wir Geistigen, statt uns mannhaft dagegen zu wehren und dem Geist, dem Logos, dem Wort Gehorsam zu leisten und Gehör zu verschaffen, träumen alle von einer Sprache ohne Worte, welche das Unaussprechliche sagt, das Ungestaltbare darstellt. Statt sein Instrument möglichst treu und redlich zu spielen, hat der geistige Deutsche stets gegen das Wort und gegen die Vernunft frondiert und mit der Musik geliebäugelt. Und in der Musik, in wunderbaren, seligen Tongebilden, in wunderbaren, holden Gefühlen und Stimmungen, welche nie zur Verwirklichung gedrängt wurden, hat der deutsche Geist sich ausgeschwelgt und die Mehrzahl seiner tatsächlichen Aufgaben versäumt. Wir Geistigen alle waren in der Wirklichkeit nicht zu Hause, waren ihr fremd und feind. Darum war auch in unserer deutschen Wirklichkeit, in unserer Geschichte, unserer Politik, unserer öffentlichen Meinung die Rolle des Geistes eine so klägliche. Nun ja, oft hatte ich diesen Gedanken durchgedacht, nicht ohne zuweilen eine heftige Sehnsucht danach zu fühlen, einmal Wirklichkeit mitzugestalten, einmal ernsthaft und verantwortlich tätig zu sein, statt immer bloß Ästhetik zu treiben und geistiges Kunstgewerbe. Es endete aber immer mit der Resignation, mit der Ergebung ins Verhängnis. Die Herren Generäle und Schwerindustriellen hatten ganz recht, es war nichts los mit uns Geistigen. Wir waren eine entbehrliche, wirklichkeitsfremde, verantwortungslose Gesellschaft von geistreichen Schwätzern. Pfui Teufel, Rasiermesser. So von Gedanken und vom Nachklang der Musik erfüllt, das Herz schwer von Trauer und verzweifelter Sehnsucht nach Leben, nach Wirklichkeit, nach Sinn, nach unwiederbringlich Verlorenem, war ich endlich heimgekehrt, hatte meine Treppen erstiegen, hat im Wohnzimmer Licht gemacht und vergebens ein wenig zu lesen versucht. Hatte in die Verabredung gedacht, die mich zwang, morgen Abend zu Whisky und Tanz in die Cecil-Bar zu gehen. Hatte nicht nur gegen mich selbst, sondern auch gegen Hermine Groll und Bitterkeit empfunden. Mochte sie es gut und herzlich meinen, mochte sie ein wundervolles Wesen sein, sie hätte mich doch damals lieber zugrunde gehen lassen sollen, statt mich in diese wirre, fremde, flirrende Spielwelt hinein und hinabzuziehen, wo ich doch immer ein Fremder bleiben würde und wo das Beste in mir verkam und Not litt. Und so hatte ich traurig mein Licht gelöscht, traurig mein Schlafzimmer aufgesucht, traurig mit dem Entkleiden begonnen. Da machte ein ungewohnter Duft mich stutzig. Es roch leicht nach Parfüm, und umblickend sah ich in meinem Bett die schöne Maria liegen, lächelnd, etwas bange, mit großen blauen Augen. »Maria«, sagte ich, und mein erster Gedanke war, dass meine Hauswirtin mir kündigen würde, wenn sie das wüsste. »Ich bin gekommen«, sagte sie leise. »Sind Sie mir böse?« »Nein, nein, ich weiß, Hermine hat Ihnen den Schlüssel gegeben. Nun ja.« »Oh, Sie sind böse darüber. Ich gehe wieder.« »Nein, schöne Maria, bleiben Sie. Nur bin ich gerade heute Abend sehr traurig. Lustig sein kann ich heute nicht. Das kann ich dann morgen vielleicht wieder.« Ich hatte mich etwas zu ihr hinabgebeugt. Da fasste sie meinen Kopf mit ihren beiden großen, festen Händen, zog ihn herab und küsste mich lange. Dann setzte ich mich zu ihr aufs Bett, hielt ihre Hand, bat sie leise zu reden, da man uns nicht hören dürfe, und sah in ihr schönes, volles Gesicht hinab, das fremd und wunderbar wie eine große Blume da auf meinem Kissen lag. Langsam zog sie meine Hand an ihren Mund, zog sie unter die Decke und legte sie auf ihre warme, still atmende Brust. »Du brauchst nicht lustig zu sein«, sagte sie. »Hermine hat mir schon gesagt, dass du Kummer hast. Das versteht ja jeder. Gefall ich dir denn noch, du? Neulich beim Tanzen warst du sehr verliebt.« Ich küsste sie auf Augen, Mund, Hals und Brüste. Eben noch hatte ich an Hermine gedacht, bitternd mit Vorwürfen. Nun hielt ich ihr Geschenk in Händen und war dankbar. Die Liebkosungen Marias taten der wunderbaren Musik nicht weh, die ich heute gehört hatte. Sie waren ihr würdig und ihre Erfüllung. Langsam zog ich die Decke von der schönen Frau, bis ich mit meinen Küssen zu ihren Füßen gelangt war. Als ich mich zu ihr legte, lächelte ihr Blumengesicht mich allwissend und gütig an. In dieser Nacht an Marias Seite schlief ich nicht lange, aber tief und gut wie ein Kind. Und zwischen den Schlafzeiten trank ich ihre schöne, heitere Jugend und erfuhr im leisen Plaudern eine Menge wissenswerter Dinge über ihr und Hermines Leben. Ich hatte über diese Art von Wesen und Leben sehr wenig gewusst. Nur beim Theater hatte ich früher gelegentlich ähnliche Existenzen, Frauen wie Männer, angetroffen. Halb Künstler, halb Lebewelt. Jetzt erst sah ich ein wenig in diese merkwürdigen, diese seltsam unschuldigen, seltsam verdorbenen Leben hinein. Diese Mädchen, von Hause meist arm, zu klug und zu hübsch, um ihr ganzes Leben einzig auf irgendeinen schlecht bezahlten und freudlosen Broterwerb zu stellen, lebten alle bald von Gelegenheitsarbeit, bald von ihrer Anmut und Liebenswürdigkeit. Sie saßen zuweilen ein paar Monate an einer Schreibmaschine, waren zeitweise die geliebten wohlhabender Lebemänner, bekamen Taschengelder und Geschenke, lebten zu Zeiten in Pelz-, Auto- und Grandhotel, zu anderen Zeiten in Dachkammern, waren zur Ehe zwar unter Umständen durch ein hohes Angebot zu gewinnen, im Ganzen aber keineswegs auf sie erpicht. Manche von ihnen waren in der Liebe ohne Begehrlichkeit und gaben ihre Gunst nur widerwillig und unter Falschen um den höchsten Preis. Andere, und zu ihnen gehörte Maria, waren ungewöhnlich liebesbegabt und liebesbedürftig, die meisten auch in der Liebe mit beiden Geschlechtern erfahren. Sie lebten einzig der Liebe wegen und hatten stets neben den offiziellen und zahlenden Freunden noch andere Liebesbeziehungen blühen. Emsig und geschäftig, sorgenvoll und leichtsinnig, klug und doch besinnungslos lebten diese Schmetterlinge ihr ebenso kindliches wie raffiniertes Leben, unabhängig, nicht für jeden käuflich, vom Glück und guten Wetter das ihre erwartend, ins Leben verliebt und doch viel weniger an ihm hängend als die Bürger, stets bereit, einem Märchenprinzen in sein Schloss zu folgen, stets mit halbem Bewusstsein eines schweren und traurigen Endes gewiss. Maria lehrte mich in jener wunderlichen ersten Nacht und in den folgenden Tagen vieles. Nicht nur holde neue Spiel und Beglückungen der Sinne, sondern auch neues Verständnis, neue Einsichten, neue Liebe. Die Welt der Tanz- und Vergnügungslokale, der Kinos, der Bars- und Hotelteehallen, die für mich den Einsiedler und Ästhet noch immer etwas Minderwertiges, Verbotenes und Entwürdigendes hatte, war für Maria, für Hermine und ihre Kameradinnen die Welt schlechthin. War weder gut noch böse, weder begehrens noch hassenswert. In dieser Welt blüht ihr kurzes, sehnsüchtiges Leben. In ihr waren sie heimisch und erfahren. Sie liebten einen Champagner oder eine Spezialplatte im Grillruhm, wie unser einer einen Komponisten oder Dichter liebte. Und sie verschwendeten an einen neuen Tanzschlager oder an das sentimentale, schmalzige Lied eines Jazzsängers dieselbe Begeisterung, Ergriffenheit und Rührung wie unser einer an Nietzsche oder an Hamsun. Maria erzählte mir von jenem hübschen Saxophonbläser Pablo und sprach von einem amerikanischen Song, den er ihr zuweilen gesungen habe. Und sie sprach davon mit einer Hingerissenheit, Bewunderung und Liebe, die mich rührte und ergriff. Weit mehr als die Ekstasen irgendeines Hochgebildeten über ausgesucht vornehme Kunstgenüsse. Ich war bereit mitzuschwärmen, sei der Song, wie er wolle. Marias liebevolle Worte, ihr sehnsüchtig aufblühender Blick, riss breite Breschen in meine Ästhetik. Wohl gab es einiges Schöne, einiges wenige, auserlesen Schöne, das mir über jeden Streit und Zweifel erhaben schien, obenan Mozart. Aber wo war die Grenze? Hatten wir Kenner und Kritiker nicht alle als Jünglinge Kunstwerke und Künstler glühend geliebt, die uns heute zweifelhaft und fatal erschienen? War es uns nicht mit Liszt, mit Wagner, vielen sogar mit Beethoven so gegangen? War nicht Marias blühende Kinderrührung über den Song aus Amerika ein ebenso reines, schönes und über jeden Zweifel erhabenes Kunsterlebnis wie die Ergriffenheit irgendeines Studienrats über den Tristan oder die Ekstase eines Dirigenten bei der 9. Symphonie? Und stimmte das nicht merkwürdig gut zu den Ansichten des Herrn Pablo und gab ihm Recht? Diesen Pablo, den Schönen, schien auch Maria sehr zu lieben. »Er ist ein schöner Mensch«, sagte ich, »auch mir gefällt er sehr. Aber sag mir, Maria, wie kannst du daneben auch noch mich liebhaben, einen langweiligen alten Kerl, der nicht hübsch ist und schon graue Haare bekommt, kein Saxophon blasen und keine englischen Liebeslieder singen kann?« »Rede nicht so hässlich«, schalt sie. »Es ist doch ganz natürlich. Auch du gefällst mir. Auch du hast etwas Hübsches, Liebes und Besonderes. Du darfst nicht anders sein, als du bist. Man soll über diese Sachen nicht reden und Rechenschaft verlangen. Schau, wenn du mir den Hals oder das Ohr küsst, dann spüre ich, dass du mich gern hast, dass ich dir gefalle. Du kannst so auf eine Art küssen, ein bisschen wie schüchtern, und das sagt zu mir, er hat dich gern. Er ist dir dafür dankbar, dass du hübsch bist.« Das habe ich sehr, sehr gern. Und dann wieder, bei einem anderen Mann habe ich gerade das Gegenteil gern, dass er sich nichts aus mir zu machen scheint und mich so küsst, als sei es eine Gnade von ihm. Wieder schliefen wir ein. Wieder erwachte ich, ohne aufgehört zu haben, sie mit den Armen zu umschlingen, meine schöne, schöne Blume. Und wunderlich, beständig blieb die schöne Blume dennoch das Geschenk, das mir Hermine gemacht hatte. Beständig stand jene hinter ihr, war maskenhaft von ihr umschlossen. Inzwischen einplötzlich dachte ich an Erika, an meine ferne, böse Geliebte, an meine arme Freundin. Sie war kaum weniger hübsch als Maria, wenn auch nicht so blühend und erlöst und an kleinen, genialen Liebeskünsten ärmer. Und sie stand eine Weile als Bild vor mir, deutlich und schmerzlich, geliebt und tief in mein Schicksal verwoben und sank wieder dahin in Schlaf, in Vergessenheit, in halb betrauerte Ferne. Und so stiegen viele Bilder meines Lebens in dieser schönen, zärtlichen Nacht vor mir auf, der ich so lange leer und arm und bilderlos gelebt hatte. Jetzt vom Eros zauberhaft erschlossen, sprang die Quelle der Bilder tief und reich. Und für Augenblicke stand das Herz mir still vor Entzücken und vor Trauer darüber, wie reich der Bildersaal meines Lebens, wie voll hoher ewiger Sterne und Sternbilder die Seele des armen Steppenwolfes gewesen sei. Es schaute Kindheit und Mutter, zart und verklärt, wie ein fernes, unendlich blau entrücktes Stück Gebirge herüber. Es klang ehren und klar der Chor meiner Freundschaften mit dem sagenhaften Hermann beginnend, dem Seelenbruder Herminens. Duftend und unirdisch, wie feucht aus dem Wasser heraufblühende Seeblumen, schwammen die Bildnisse vieler Frauen heran, die ich geliebt, die ich begehrt und besungen, von denen ich nur wenige erreicht und zu eigen zu haben versucht hatte. Auch meine Frau erschien, mit der ich manche Jahre gelebt, die mich Kameradschaft, Konflikt, Resignation gelehrt hatte, zu der trotz aller Lebensungenüge ein tiefes Vertrauen in mir lebendig geblieben war, bis zu dem Tage, da sie mich irr und krank geworden, in plötzlicher Flucht und wilder Auflehnung verließ. Und ich erkannte, wie sehr ich sie geliebt und wie tief ich ihr vertraut haben musste, dass ihr Vertrauensbruch mich so schwer und fürs Leben hatte treffen können. Diese Bilder, es waren Hunderte, mit und ohne Namen, waren alle wieder da, stiegen jung und neu aus dem Brunnen dieser Liebesnacht. Und ich wusste wieder, was ich lange im Elend vergessen hatte, dass sie der Besitz und Wert meines Lebens waren und unzerstörbar fortbestanden, sterngewordene Erlebnisse, die ich vergessen und doch nicht vernichten konnte, deren Reihe die Sage meines Lebens, deren Sternglanz der unzerstörbare Wert meines Daseins war. Mein Leben war mühsam, irrläufig und unglücklich gewesen. Es führte zu Verzicht und Verneinung. Es war bitter vom Schicksalssalz alles Menschentums. Aber es war reich, stolz und reich gewesen, auch noch im Elend ein Königsleben. Mochte das Stückchen Weges bis zum Untergang vollends noch so kläglich vertan werden, der Kern dieses Lebens war edel. Es hatte Gesicht und Rasse. Es ging nicht um Pfennige, es ging um die Sterne.